Jemand klopft ihm auf die Schulter. »Herr Röpke?« flüstert eine Stimme. Er dreht sich um. »Frau Malsen!« Sie sitzt genau hinter ihm. »Herr Röpke, kommen Sie!« sagt sie leise und steht auf. »Was, wie?« Frau Malsen steht schon an der Tür und gibt ihm ein Zeichen. Er steht auf und folgt ihr. Draußen auf dem Gang lächelt sie. »Verzeihen Sie, Herr Röpke, aber ich finde den Vortrag ziemlich langweilig und Sie sehen ja auch nicht sehr begeistert aus. Da habe ich gedacht, vielleicht haben Sie auch Lust auf einen Kaffee.« »Ja, aber«, stottert er, »das geht aber eigentlich nicht. Ich meine, der Keiler und so.« »Bitte, das merkt doch kein Mensch. 5 Minuten und wir sind wieder zurück. Nur ganz kurz, in der Kantine.« »Kantine? Auf gar keinen Fall«, sagt Herr Röpke. »Das geht überhaupt nicht, wenn es da jemand sieht.« »Ach, kommen Sie, bitte, bitte.« Herr Röpke lehnt sich an die Wand und atmet tief durch. Plötzlich ist alles kompliziert. Warum muss alles immer gleich so kompliziert werden? Schatz, machen wir einen kleinen Spaziergang. Hast du Lust? Warum nicht? Wohin möchtest du gehen? Ach, einfach ein bisschen am Strand entlang. Bis zu dem Café hinten. Da können wir was trinken und vielleicht einen Kuchen essen. Und dann laufen wir wieder zurück. Das wird uns gut tun. Und danach gibt es ja auch schon bald wieder Abendessen. Komm, Schatz, gib mir deine Hand. Warten Sie mal, hört sich Herr Röpke sagen. Ich habe da eine Idee. Plötzlich hält er Frau Malsens Hand in seiner Hand und öffnet eine Hintertür. Die Treppe zur Tiefgarage. Sie gehen durch das dunkle Parkhaus und kommen so an die schmale Straße hinter der Firma. Gegenüber ist ein kleines Café. Mein Gott, wie lange ist er hier schon nicht mehr gewesen? Er hält ihre Hand immer noch in seiner Hand. »Na also«, lächelt sie. »Das ist ja noch viel besser.« »Wenn das mal gut geht«, denkt er. »Schön, das Café, nicht wahr?« »Ja, Schatz, sehr schön. Und die Torte, ganz hervorragend.« »Stimmt, wirklich klasse. Und diese Ruhe, herrlich. Und immer wieder diese wunderbare Aussicht. Der Strand, das Meer, der Himmel. Paradiesisch. Absolut paradiesisch.« Sie lächelt. »Ich gehe mal schnell auf die Toilette. Bestellen Sie mir schon mal einen Kaffee?« »Gerne«, antwortet er und setzt sich. Sie kommt noch einmal zurück. »Oder warten Sie, keinen Kaffee, sondern ein Glas Sekt.« Sie sieht ihn an mit ihrem fröhlichen Lächeln. »Nein, 2 Gläser Sekt.« Er sieht ihr nach. Auch das noch. Alkohol während der Arbeitszeit. Wenn jetzt der Keiler kommt oder ein Kollege, dann sitzen sie in der Tinte. Dann gibt es richtig Zoff.